Das historische Schreiben des verehrten Oberstenführers Kim Jong-un an die Teilnehmer des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas zur Verstärkung der Rolle des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft bei der Verwirklichung der koreanischen sozialistischen Sache brachten jüngst die Internetzeitung Jejnaja Korea und die Zeitschrift Rimchichi von Russland. Die Nachrichtenagentur der Demokratischen Republik Kongo berichtete über das Schreiben.